Die Lage bei Arcando ist dramatisch. Das ist den Beschäftigten der Kaufhauskette Karstadt schon lange klar, die um ihre Arbeitsplätze bangen. Ohne Karstadt keine Innenstadt. Mit diesem Slogan wurden in den vergangenen Wochen Unterschriften von Kunden gesammelt. Ab heute sind die Beschäftigten in allen 89 Filialen von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und dem Betriebsrat dazu aufgerufen, Mahnwachen abzuhalten und Schaufenster zu verhängen. Ziel, zu demonstrieren, wie die Innenstädte ohne Karstadt-Warenhäuser aussehen würden. Nach den Hilfen für Opel müsse der Staat nun auch bei Arcando handeln, meint nicht nur Franz Knopp, Betriebsrat der Karstadt-Filiale in Nürnberg. Es geht um Erhalt eines großen Unternehmens. Es geht um 56.000 Arbeitsplätze. Ich möchte hier betonen, dass ich Opel mit Sicherheit die Staatsbürgerschaft gönne, von ganzem Herzen gönne. Aber wir haben hier mehr Arbeitsplätze. Hilfen vom Staat. Darauf hofft auch Arcando-Chef Karl Gerhard Eick, der heute mit dem Chef des Handelskonzerns Metro, Eckhard Cordes, zusammenkommt, um über eine mögliche Fusion von Karstadt und Kaufhof zu beraten. Dass dem in Schieflage geratenen Konzern kaum mehr Zeit bleibt, hatte ein Unternehmenssprecher bereits gestern deutlich gemacht. Sollte die Bundesregierung dem beantragten Rettungskredit in Höhe von fast 440 Millionen Euro nicht zustimmen, wären die Folgen dramatisch, so Gerd Koslowski. Wir brauchen die Unterstützung des Staates jetzt, wenn wir keine alternative Finanzierung hinbekommen bis Montag und eine Absage des Staates haben, dann müssen wir am Montag noch die Insolvenz anmelden. Die Zeit läuft Karstadt davon, erhöhte Metro-Chef Cordes vor den geplanten Gesprächen via Bild am Sonntag den Druck. Zugleich warf er der Arcando-Führung vor, letztlich auf dem Rücken der Mitarbeiter zu zögern und zu zaudern. Das Metro-Konzept zur Bildung einer gemeinsamen Warenhaus-AG sieht den Erhalt von rund 160 Filialen vor. 30 Häuser von Karstadt und 10 von Kaufhof müssten anders verwendet werden, sagte Cordes. Diese müssten aber nicht geschlossen werden, sondern könnten etwa durch die Metro-Tochter Saturn weiterbetrieben werden. Außerdem schlug er eine Transfergesellschaft für jene 5000 Mitarbeiter vor, die ihren Job verlieren würden. Bundeskanzlerin Angela Merkel bekräftigte derweil ihre Skepsis gegenüber Staatshilfen. Bei der CDU-Abschlusskundgebung für den Europawahlkampf spielte sie auf Berichte an, wonach Ex-Arcando-Chef Thomas Mittelhoff und seine Frau von überhöhten Mieten der Karstadt-Filialen profitierten und bekräftigte, dass zunächst die Eigentümer von Arcando in der Pflicht seien. Was wir nicht zulassen können, das ist, dass der Steuerzahler dafür eintritt, dass andere eine Misswirtschaft betrieben haben, zweifelhafte Mietverträge abgeschlossen haben und heute für diesen Schaden nicht eintreten wollen. Das kann nicht Aufgabe des Staates sein. Und das sage ich hier in vollem Ernst, meine Damen und Herren. Kompromissbereiter gab sich SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier, auch wenn er bei seiner Stimmabgabe zur Europawahl die Verantwortung zunächst bei den Haupteigentümern, der Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz und der Privatbank Saal Oppenheim sieht. Das hängt auch davon ab, inwieweit die Eigentümer in der Lage und bereit sind, sich selbst zu beteiligen an Sanierungsversuchen. Davon wird abhängen, wie die weiteren Diskussionen über staatliche Beihilfen aussehen werden. Wir ringen um eine Lösung, einfach ist sie nicht.